Der Schweizer Ökonom Ernst Fehr und seine Kollegen, die dieses Szenario getestet haben, konnten außerdem zeigen, dass in diesen Spielen die Richter, also die unabhängigen Dritten, sogar dazu bereit waren, eigenes Geld einzusetzen, um Normverstöße zu sanktionieren. Was sie antrieb, war eine Emotion, nämlich Empörung. Mit anderen Worten, moralischer Zorn. Die Autoren sehen in dem Ergebnis ein gutes Beispiel für die Macht sozialer Normen. Man könnte noch allgemeiner sagen, für die Macht des Staates, der Fehlverhalten sanktionieren kann. Mit Blick auf Hobbes hat der amerikanische Psychologe Steven Pinker in seinem Buch »Gewalt – Eine neue Geschichte der Menschheit« unzählige Belege dafür angeführt, dass das staatliche Gewaltmonopol tatsächlich einen wichtigen Faktor für den Zivilisationsfortschritt darstellte. Unabhängige Gerichte und Polizeikräfte haben die Gewaltspirale in der Vergangenheit unserer Spezies durchbrochen, die von Misstrauen, Abschreckung, Revierkämpfen und Rache am Laufen gehalten wurde, wie man sie heutzutage eher aus Mafiafilmen kennt. Kurz gefasst, der Mensch ist ein Herdentier, das einen Verstand hat. Selbst im individualistischen Westen hat er sein archaisches Stammesdenken nicht abgelegt. Heute bekriegen sich urbane Stämme, etwa Rechte gegen Linke oder Autofahrer gegen Radfahrer. Im vorzivilisatorischen Naturzustand, als noch keine Staaten existierten, befanden sich Menschen im Gefangenendilemma. Weil jeder die Kooperationsbereitschaft des anderen ausnutzen konnte, herrschte Misstrauen. Gruppen waren stärker, wenn die Mitglieder eng zusammenhielten. Vor allem Männer sind bis heute für eine hierarchische Gruppenbildung empfänglich und wollen ihre Gruppe von anderen abgrenzen.